Ich wollte gerne einen Vortrag ansagen, der jetzt hier kommt. Und zwar wird das sein von den Stonewall Riots zu Queer Politics, eine queere Kritik zum CSD aus immer aktuellem Anlass. Na? Und den wird uns vortragen Frau Dr. trunkenweise Dr. Birgit Bauer von den Queer Studies AG Lesbisch-Schwule Studien der Uni Hamburg. Ja, vielen Dank für die bezaubernde Ansage. Vielen Dank für die Verleihung des Doktortitels an Didine und Blessis. Und ansonsten freue ich mich auch, dass noch so viele da sind, so Sonntagabend. Und wie schon gesagt wurde, der Titel des Vortrags und die Thematik stand ja nun auch schon vor den gestrigen Ereignissen. Aber ich habe den heute Morgen erst geschrieben und das ist natürlich schon auch noch unter dem Eindruck von den gestrigen Ereignissen auf der Parade geschehen. Ja, dazu dann später. Gesicht. Okay, ich möchte zunächst mal ein bisschen zurückgehen zu den Stonewall Riots selbst und dazu was erzählen. Dann werde ich was zu Queer Politics erzählen und zum Schluss nochmal das Ganze eben auf die heutige Situation und auch jetzt speziell nochmal diese Woche beziehen. Erstmal zu der historischen Einbettung der Stonewall Riots. Ich habe hier heute ein Hemd meines Opas an aus den 50er Jahren und dachte, das ist besonders passend, weil wenn es jemand anders gekauft hätte, nämlich eine Butch in den 50er Jahren, hätte sie vielleicht dann so ausgesehen. Und es ist auch insofern passend, als mein Opa zur Arbeiterklasse gehörte und die Butch-Femme-Kultur sowie die Drag-Queen-Kultur damals auch aus der Unterschicht und der Arbeiterklasse in den USA entstanden ist. Diese Kultur war eben auch sehr an Bars orientiert und hat dort stattgefunden, genau wie das Stonewall Inn dann eine von diesen war. Und war aber erstmal eher so eine Subkultur, die sich zunächst in dem Sinne nicht explizit politisch artikuliert hat. Vor Stonewall ist quasi so schwul-lesbische Politik eher von der Mattachine Society und den Daughters of Abilities in den USA ausgeführt worden. Das waren eher bürgerliche Vereine, die aus der homophilen Bewegung stammten und in erster Linie politische Aktionen gemacht haben, die auch die Entkriminalisierung von homosexuellen Handlungen und so weiter bewirken sollten, aber sie waren eher so drauf, dass sie immer versucht haben, sich so weit anzupassen und sehr ordentlich aufzutreten, weil sie gehofft haben, dadurch akzeptiert zu werden. Also bei den Demonstrationen haben sich dann auch die Lesben in Kleidchen gesteckt, wenn sie das vielleicht sonst auch nicht getragen haben und so weiter. Das nur so ganz kurz zu den Pre-Stonewall-Zeiten. Und dann nochmal zum Stonewall Inn selber. Das war in der 53 Christopher Street in New York. Und damals gab es verschiedenartige Bars, die auch von Schwulen und Lesben genutzt werden konnten. Und die meisten waren damals in der Hand der sogenannten Polizeimafia oder dem Syndikat. Das heißt, sie mussten Schutzgelder zahlen, um nicht ständig Razzien ausgesetzt zu werden. Obwohl zur 1969 in den New York zum Beispiel das Händchen halten oder das Zusammentanzen von Schwulen und Lesben nicht mehr illegal war, bestanden diese Strukturen allerdings fort. Und das Stonewall Inn war auch so ein Ort, der eben Schutzgelder an die Polizei gezahlt hat. Und die Polizei hat aber trotzdem in der Regel Razzien unter verschiedenen Vorwänden durchgeführt, um hauptsächlich eigentlich um das Publikum einzuschüchtern und um die Schutzgelder zu erhöhen, weil es dann oft üblich war, dass die Leute eben nach so einer Razzia nicht mehr in die Bars zurückgegangen sind, bevor das Gerücht rumging, dass jetzt wieder höhere Schutzgelder und somit mehr Sicherheit zu erwarten waren. Und bei diesen Razzien wurden in der Regel eben vor allem Drag Queens und Butches oft festgenommen und mitgenommen auf die Wache aufgrund eines Gesetzes, das eben vorgeschrieben hat, wie viele Kleidungsstücke man wie viele geschlechtstypische Kleidungsstücke man tragen muss. Und gegen diese Gesetze haben die dann eben verstoßen und das hat dann eben regelmäßig zu Misshandlungen und auch Vergewaltigungen auf der Wache geführt. Das Stonewall Inn war eine Bar mit billigem Eintritt. Und man musste auch, wenn man drin war, nicht unbedingt dann noch Getränke zu sich nehmen. Daher war es eine Bar, besonders für Leute aus der Unterschicht und auch für viele obdachlose Street-Kids. Ja, und eben alle, die so aufgrund ihrer Armut oder sonstigen sozialen Status auch eher am Rande der schwul-lesbischen Community standen. Damals waren auch viele junge Schwule und Lesben obdachlos, weil sie eben von zu Hause ausgerissen sind und dann in eine Stadt wie New York gegangen sind und eben auch gar keine Möglichkeit hatten, da in dem Sinne so eine Lebensexistenz ganz normal aufzubauen. Und das war so ein bisschen die Szene, die dort eben sich getroffen hat und eben sehr viele Drag Queens und Butches darüber und sehr viele People of Color. Die Razzia in der Nacht am 27. Juni 1969 ist offiziell erfolgt, oder die offizielle Begründung war, dass Alkoholausschank ohne Lizenz stattgefunden hat. Das war wahrscheinlich aber nur ein vorgeschobener Grund. Und es wurde dann also, die Gäste wurden dann abgeführt und die Angestellten auch. Und draußen haben sich dann die Freunde und Freundinnen derjenigen, die drin waren, gesammelt, um zu gucken, was passiert. Es war ja sozusagen auch Alltag eigentlich damals. Und das Ganze war wohl am Anfang auch noch eher entspannt. Und wenn dann einzelne Drag Queens abgeführt waren, haben sie eben ein bisschen gepostet und so weiter. Und es gab Jubel. Bloß diesmal haben sie dann eben auch wieder Drag Queens eingefahren in Streifenwagen und sind weggefahren. Und da war die Stimmung so ein bisschen am Kippen, weil das natürlich hieß, dass wieder mit Misshandlungen zu rechnen war. Und die nächste, die abgeführt war, war dann eine Butch, die sich aber gewehrt hat und mit den Schergen also immer so einen Kampf zwischen Tür und Polizeiauto geliefert hat. Und in dem Moment ist dann der erste Angriff quasi aus der Menge erfolgt. Und die, es waren auch nur 8 Polizisten, die meisten davon in Zivil, weil es ja eben Razzia war aus dieser Moralsektion der Polizei. Und sie wurden zuerst mit Pennies und Dimes und dann, als es eskalierte, mit Nickels und Quarters beworfen. Und als es noch weiter eskalierte, dann allerdings auch sehr schnell mit Flaschen. Daraufhin, und angesichts dessen, dass natürlich draußen eine große Anzahl von Leuten war und die Polizisten eben nur 8, haben sie es dann schnell mit der Angst zu tun bekommen und sind dann in Stonewall Inn, wo sie im Prinzip schon alle rausgescheucht hatten, und haben sich dann darin verbarrikadiert. Und die Leute haben aber draußen dann eben von draußen das Stonewall Inn angegriffen und haben auch mehrmals es immer wieder geschafft, die Tür aufzukriegen, Flaschen reinzuwerfen. Dann wurde der erste Polizist durch eine Flasche verletzt. Darauf hat dann der Einsatzleiter einen Schwulen reingezogen und an dem haben sie dann irgendwie ihre Aggression ausgelassen und ihn dann misshandelt. Und draußen ging aber die Stimmung eben immer, schaukelte sich weiter hoch und es gab dann eben immer härtere Angriffe, also es wurde eine Parkuhr rausgerissen und damit dann die Tür eingerammt, bis die eingeschlossenen Polizisten eben so verschreckt waren, dass sie eben geplant haben, die Nächsten, die reinkommen, da Schusswaffengebrauch zu machen. Also sie standen schon mit den Pistolen so aufgereiht. Das weiß man übrigens alles, weil ein Reporter dabei war, der das dann auch alles ganz genau dokumentiert und berichtet hat. Und in dem Moment warf dann auch jemand eine Art Molly in das Stonewall Inn. Und den Erzählungen zufolge haben die Polizisten in dem Moment nur nicht geschossen, weil genau in dem Moment die Sirenen der Verstärkung zu hören waren und sie quasi dadurch irritiert waren. Und die Verstärkung war dann das Tactical Patrol Force, also ein bestimmtes Einsatzkommando der New Yorker Polizei. Ich kenne mich da nicht so genau mit aus. Die Polizei hat dann noch innen die ganze Einrichtung des Stonewall demoliert. Und draußen gingen eben die Riots weiter. Was noch interessant ist, auch im Zusammenhang mit meinem Vortrag, ist dann, dass die Menge, als sie draußen auf diese Tactical Patrol Force gestoßen ist, zunächst gar nicht mit Flaschenwerfen und so weiter reagiert hat, sondern eine Reihe von Drag Queens einen Tanz aufgeführt hat, mehr oder weniger. Also so sich eingehackt haben und immer ihre Beine schön rechts und links hochgeworfen und ein Lied gesungen haben. We are the Stonewall Girls. We wear our hair in curls. We wear no underwear. We show our pubic hair. We wear our dungarees above our Nelly knees. Leider hat mein Wörterbuch Nelly nicht hergegeben. Das muss irgendein Slang sein. Vielleicht weiß das ja hier jemand. Ansonsten übersetze ich vielleicht noch mal kurz. Wir sind die Stonewall-Mädchen. Wir tragen unser Haar gelockt. Wir tragen keine Unterwäsche. Wir zeigen unsere Schamhaare. Wir tragen unsere Drillanzüge über unseren Knien. Das heißt, sie haben also, danach gingen auch die Riots weiter, aber es gab eben so eine Situation, in der also quasi so ein Drag-Queen-Humor erstmal die Antwort auf diesen Polizeieinsatz war, mit dem die Polizei natürlich überhaupt nicht klarkam. Also in einem Buch habe ich mal gelesen, hat ein Autor das nett beschrieben, es war der Horror der Polizei, auf einmal mit dieser Art von Obszönität und Humor, mit der sie gar nichts anfangen konnten, so direkt konfrontiert zu werden. Ende der 60er natürlich, wahrscheinlich wären die heute auch noch irritiert, aber da erst recht. Ja, wer startete also die Riots, auf die auch der Christopher Street Day, der hier dann jedes Jahr zelebriert wird, zurückgeht? Ja, Drag Queens, Butches aus der Unterschicht, Obdachlose, People of Color, Stricher, im Prinzip all diejenigen, die sonst aus der Community, also aus der breiteren Gesellschaft sowieso, aber auch aus der schwul-lesbischen Community eher ausgeschlossen wurden und auch gar keine anderen Orte hatten, an die sie gehen konnten. Die Transgender-Autorin und Aktivistin Leslie Feinberg, die übrigens nicht bei Stonewall dabei war, aber zur selben Zeit, auch in dieser Subbar-Kultur gelebt hat. Und das kann man dann, wenn man sich für die Zeit mal interessiert, sehr schön in ihrem Roman nachlesen. Wahrscheinlich kennen den auch einige. Auf Deutsch heißt der Träume in den erwachenden Morgen. Das seltsam findet der Originaltitel ist Stone Butch Blues. Der passt auch besser. Und die hat eine der Drag Queens mal gefragt, die damals da mitgekämpft hat, wofür sie eigentlich genau gekämpft hat. Also gegen die Polizeigewalt, gegen den Rassismus, für das Recht, schwul oder lesbisch zu sein. Oder weil von ihnen so viele obdachlos, hungrig waren und auf den Straßen so gefährlich lebten. Und ihre Antwort war einfach, we were fighting for our lives. Und das, denke ich, ist auch wichtig, um diese Stonewall Riots zu verstehen, dass die Kämpfe in der Nacht und auch in den darauffolgenden Wochen, die ganze Entwicklung eigentlich, nicht nur ein Kampf für schwule, lesbische Rechte war, sondern auch untrennbar verbunden mit Kämpfen für ganz andere Rechte und gegen ganz andere Probleme. Und ja, im Anschluss an die Stonewall Riots bildete sich dann in den nächsten Wochen und Monaten so eine Art Gay Power Movement, das sich dann von der bisherigen Politik des Anpassens an die Norm als schwul-lesbische Lobbypolitik abgrenzte und ja zum Beispiel so Gruppen wie die Gay Liberation Front entstanden. Als Abschluss zu dem ersten Teil möchte ich einige Thesen zu den Stonewall Riots formulieren. Die erste wäre, Stonewall war gleichermaßen ein Aufstand von Transgender-Menschen und Schwulen und Lesben. Die zweite These, bei Stonewall ging es darüber hinaus nicht nur um Gay Power, sondern um die Verbindung aller möglichen Kämpfe gegen Unterdrückung, also Rassismus, Armut, Sexismus, Obdachlosigkeit. Und zwar, weil diese für die Betroffenen gar nicht zu trennen waren. Also das Beispiel zum Beispiel Obdachlosigkeit aufgrund des Schwulseins. Die dritte These, Stonewall polarisierte die schwul-lesbische Community politisch in die Extreme, auf der einen Seite Anpassung an die Norm, um akzeptiert zu werden, versus auf der anderen Seite Angreifen der Normen und ein Kampf dafür, respektiert zu werden, so wie Mensch eigentlich einfach ist. Die nächste These wäre, Stonewall brach mit Klischees über Geschlechterstereotypen oder auch homophobe Stereotypen, nämlich zum Beispiel, dass verweichlichte Homosexuelle niemals Polizisten angreifen würden. Also die Drag Queens haben eben gekämpft, nicht nur sie, die anderen auch, aber eben auch. Und die ach so männlichen Polizisten sind eben davongelaufen und haben sich im Stonewall verschanzt. Und die letzte These, Stonewall erweiterte die Bandbreite dessen, was als politisch gilt. Dieser Drag-Queen-Humor, die Geschlechterparodie, die dadurch Verhöhnung der Polizisten und eine Zelebrierung des Andersseins, ist eben nicht unbedingt, was man sonst als traditionelle linke Politik kennt. So, dann komme ich zum zweiten Teil. Queer Politics. Aufgrund der Kürze der Zeit lasse ich also alles, was dazwischen passiert ist, aus. Ich bin auch mal davon ausgegangen, ja, also ich bin auch mal davon ausgegangen, dass ja der, dass diese Doku auf der Stonewall gezeigt wird. Das wird jetzt ja leider nicht der Fall sein, aber vielleicht hat der eine oder die andere ja die Möglichkeit, den Film nochmal zu sehen. Und ich denke, dann wird man da einiges sehen. Wenn irgendwas unverständlich wird, dadurch durch meine Auslassung, merke ich es hoffentlich und erkläre es, oder wir müssen uns nachfragen. Also vorweg, ich werde jetzt auch keine Einführung in Queer Theory oder zu bringen, weil das hier zu weit gehen würde, aber möchte, bevor ich jetzt mit Queer Politics einsteige, noch zwei Begriffsklärungen vorschieben. Zum einen, was ich darunter verstehe, wenn ich Transgender sage. Transgender ist ein Begriff, den Virginia Prinz Abgrenzung zu dem Begriff Transsexualität geprägt hat. Und zwar insofern, als Transsexualität so verstanden wird, dass ein Mensch, der, dessen Geschlechtsidentität anders ist als die seines biologischen Geschlechts, in Anführungsstrichen, versucht, sein körperliches Geschlecht seinem gefühlten oder seiner Geschlechtsidentität anzupassen und das eben auch durch sogenannte medizinische Eingriffe wie Hormoneinnahme oder operative chirurgische Eingriffe. Und Virginia Prinz war eben eine Frau, die sozusagen mit einem männlichen Körper in Anführungsstrichen jetzt immer geboren wurde und als Frau gelebt hat, aber diese Körperveränderung nicht vorgenommen hat und deswegen gesagt hat, ich bin transgender und nicht transsexual. Weil sozusagen meine Geschlechtsidentität immer, jedenfalls nach den herrschenden Normen, im Widerspruch zu meinem Körper steht. Das ist aber nicht die einzige Verwendung von Transgender, sondern mittlerweile, gerade in dem Transgender-Movement, wird es eigentlich als Dachbegriff für all diejenigen benutzt, die nicht in diesen Normen die um die Zweigeschlechtlichkeit herum herrschen, in unserer Gesellschaft passen. Also das wären dann Transsexuelle, Transgenders, Intersexuelle, das sind also Menschen, deren biologisches Geschlecht auch nach den herrschenden Vorstellungen weder männlich noch weiblich zu bestimmen ist, sondern irgendwo dazwischen liegt, also sogenannte oder früher auch oft Hermaphroditen genannt, manche nennen sich auch jetzt Hermaphroditen, oder eben meinetwegen auch Crossdresser wie Drag Queens und so weiter. Und dann wollte ich noch was zu sagen, was mit queer gemeint ist. Queer war in den USA, ähnlich wie hier schwul oder so, früher ein Schimpfwort. Und im Gegensatz zu gay, was nie so negativ konnotiert war, war also queer dann in den USA diese Wendung ein Begriff, der diskriminierend gebraucht ist, umzudeuten und sich positiv anzueignen. Und also queer ist allerdings auch noch ein bisschen härter als vielleicht schwul negativ konnotiert, weil es noch so ein bisschen mehr diesen Touch hat von so pervers, abartig, explizit. Das ist das eine, was mit queer eben passiert ist. Und das und queer ist eigentlich auch ein Dachbegriff für alle möglichen Menschen mit verschiedenen sexuellen und Geschlechtsidentitäten, die eben der Norm so nicht entsprechen. Queer wurde ja so Anfang der 90er, Ende der 80er eigentlich gleichzeitig in der Theoriebildung schwul-lesbischer und Politik als Begriff eingeführt. Das hing teilweise zusammen und war teilweise unabhängig voneinander. Wobei man sagen muss, also die Queer Theory, da sind teilweise also die Aktivistinnen auch die Theoretikerinnen gewesen. Also diese starke Trennung in Politik und Theorie war da nicht, was ich positiv finde. Aber natürlich gab es die Trennung auch, also es war nicht vollkommen identisch. Und queer ist im Unterschied jetzt vielleicht zu so Begriffen wie schwul oder lesbisch auch nicht so gedacht, dass es ein feststehender Begriff ist, wo man jetzt sagen könnte, wir haben jetzt queer und darunter passen jetzt die und die und die und die und die und das definieren wir jetzt und das bleibt dann ein für alle Mal so, sondern es ist eigentlich der Versuch, sich gegen solche Kategorisierungen ein Stück weit abzugrenzen oder das zu verhindern. Und eigentlich soll es ein unbestimmter Begriff sein, der ja eben nur diese Gemeinsamkeit des Verstoßes gegen herrschende Normen zum Inhalt hat, was Geschlechts- und sexuelle Identitäten angeht, hauptsächlich erstmal, aber nicht irgendwie festgelegt sein soll, sodass da immer die Möglichkeit von Veränderung drin enthalten sein soll. Das kurz dazu. Zum historischen Hintergrund. Queer Politics sind also natürlich nicht in der leeren Luft entstanden als Politikform, sondern auch in einer bestimmten geschichtlichen Situation. Und zum einen entstanden aus einer Kritik an traditioneller Identitätspolitik, also Politik, die sich auf eine bestimmte Identität, zum Beispiel als Schwule oder Lesbe, bezieht und diese Identität auch als statisch, also als fest und meinetwegen schon fast natürlich zukommen den Personen ein Leben lang unverändert und deutlich umreißbar, klar definiert, beschreibbar versteht. Diese Art von Identitätspolitik und auch von Verständnis von Identität ist in eine Krise geraten. Man hat gesehen, dass man damit eben Probleme bekommt, unter anderem, weil man Menschen aus der Bewegung ausschließt, aber auch, weil man auf Identitäten festgenagelt wird, die man so vielleicht dann auch gar nicht immer behalten will, sondern vielleicht auch verändern will. Und ein wichtiger Punkt war auch die HIV-AIDS-Krise, die ja dadurch verschärft wurde, dass eben ja, dass die Politik ja erstmal so gefahren wurde, nach dem von diesen betroffenen Gruppen auszugehen, also zu sagen, das ist eine Schwulenkrankheit. Aber es stimmt natürlich nicht, weil die Übertragung des HIV-Virus natürlich nicht an eine bestimmte Identität gebunden ist, sondern an bestimmte Praktiken. Und dadurch hat man gesehen, man kann sich nicht an diesen Identitäten festhangeln, sondern man muss irgendwie sich auf die Praktiken konzentrieren. Und in den USA war auch noch in den 80er Jahren der Widerstand gegen schwul-lesbische Emanzipationspolitik, die erstmal ja auch einiges bewirkt hat, diese Lobbypolitik, ziemlich stark geworden von den rechten und religiösen Gruppen und da musste man sich auch neue Strategien entwickeln. Ich möchte dann kurz versuchen, ohne jetzt tiefer auf kompliziertere Theorien von Queer Theory einzugehen, die Merkmale von Queer Politics oder einige Merkmale kurz skizzieren. Also mit den Queer Politics erging eigentlich eine erneute Radikalisierung von ja, trans-lesbisch-schwuler Politik einher, nämlich eine Kritik an den grundlegenden Normen der Gesellschaft. Also man hat nicht mehr versucht, sich anzupassen an das, was die Gesellschaft vorgibt, sondern eben wieder den Fokus darauf gelegt, was bewirken eigentlich so Normen wie Heteronormativität, also dass alle Menschen heterosexuell sein sollen oder die Norm, dass man sein Geschlecht nicht wechseln darf sein Leben lang und so weiter. Was bewirken die eigentlich und was kann man dagegen tun? Oder erstmal überhaupt den Fokus darauf zu setzen, überhaupt zu sagen, diese Normen gibt es und die sind problematisch. Die Queer Politics ist für die Queer Politics ist so eine Art In-Your-Face-Attitude auch typisch, also so ein sehr offensives Herangehen, also so typisch zum Beispiel für Queer Nation war in den Anfang der 90er Jahre so ein Slogan, den sie auf allen möglichen Aktionen dann propagiert haben, we're here, we're queer, get used to it, also wir sind hier, wir sind pervers, gewöhnt euch dran und wir passen uns nicht euch an, sondern zack, hier sind wir und wir verändern uns nicht und ihr müsst irgendwie mit uns klarkommen oder euch mit uns auseinandersetzen. Wichtig für Queer Politics ist auch eine Anerkennung von Heterogenität, von Unterschieden innerhalb der Bewegung. Also nicht zu versuchen, alle gleich zu machen oder Normen da aufzustellen, sondern im Gegensatz die Unterschiede wahrzunehmen und auch dafür Raum zu schaffen, das zu respektieren. Damit wurde also auch innerhalb der Bewegung Kritik an Ausschlüssen formuliert, zum Beispiel von Transgender-Leuten, die eher an den Rand der Bewegung gedrängt wurden oder von Intersexuellen oder Rassismen innerhalb der eigenen Bewegung oder auch so Normen, besonders in der schwulen Bewegung, nochmal auch so Normen von Schönheitsidealen und so weiter. Was auch einherging mit Queer Politics, ist ein Hinterfragen von Identitätsmodellen, wie sie bisher gängig sind. Also genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man davon ausgeht, eine sexuelle oder Geschlechtsidentität kommt jemandem so irgendwie fast naturgegeben zu und bleibt dann das ganze Leben lang gleich und ist nicht offen für Veränderung. Und man kann auch nur eine Geschlechtsidentität haben und nicht zwei und so. Also das sind alles so Sachen, die bei Queer nicht mehr selbstverständlich sind, sondern hinterfragt werden. Und man eben versucht, Raum zu schaffen für neue Möglichkeiten, sich zu definieren und zu verstehen und Geschlecht und Sexualität zu leben. Weiterhin wichtig für Queer Politics ist ein Verständnis vom Zusammenhang von verschiedenen Normen und Regulierungspraxen innerhalb der Gesellschaft, nicht nur was Sexualität und Geschlecht betrifft, sondern auch was also Faktoren wie Race, Ethnizität, Status hinsichtlich behindert, nicht behindert und so weiter angeht. Und was noch wichtig ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen ohne weiteren Hintergrund, aber ich versuche das trotzdem nochmal kurz verständlich darzustellen. Bei Queer Politics gibt es auch nicht mehr so eine starke Trennung oder eigentlich wird versucht, die weitgehend aufzunehmen in Politik auf der einen Seite und Kultur auf der anderen Seite. Also es werden auch kulturelle Praktiken als politisch verstanden und umgekehrt. Und wie wir das vorhin schon bei den Stonewall Riots gesehen haben, kann also so ein Einsatz von Camp, kann ich das jetzt erklären? Also so Einsatz von so Geschlechterparodien stattfinden, also eben nicht Politik nur in dem Sinne von Forderungen, Rechte erkämpfen und so weiter, sondern auch Politik in dem Sinne zu betreiben, dass man bestimmte Dinge, bestimmte Normen der Gesellschaft überhaupt erstmal aufdeckt, zum Beispiel durch so parodistisches Verhalten. Zum Beispiel, jetzt muss ich doch kurz zur Queer Theory kommen, glaube ich. Also bei Queer Theory gibt es so einen Begriff, der da relativ zentral ist, das nennt sich Performativität des Geschlechts. Das kann man auch auf andere Dinge beziehen. Ich erzähle es jetzt erstmal für das Geschlecht, da ist es bei der Queer Theory auch am wichtigsten. Man geht davon aus, dass eben Geschlechter, Geschlechtsidentität oder Geschlechter nicht biologisch feststehen und einfach so klar zu definieren sind, wie das ja hier eigentlich immer der Fall ist. Man geht davon aus, ein Kind wird geboren, man guckt, wie sieht die Anatomie aus und dann ordnet man einem Geschlecht zu. Das stellen ja viele Leute gar nicht in Frage, dass das also ganz, dass es eine natürliche Sache ist. Das stellt die Queer Theory aber gerade in Frage, sondern sagt, das ist keine biologische Tatsache, sondern Geschlechter werden sozial hergestellt in gesellschaftlichen Regulierungspraxen. Und das hat zur Folge, dass niemandem seine Geschlechtsidentität einfach natürlich zukommt, sondern man sie eigentlich immer wieder herstellen muss. Ich muss immer wieder mich als Frau oder Mann, oder wie auch immer ich mich verstehe, inszenieren. Und ich orientiere mich an einem Ideal oder an einem Original, das es so aber eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt zwar irgendwie so ein, es gibt irgendwie so Bilder, wie Männer und Frauen zu sein haben, das kennen wir ja alle. Aber niemand ist natürlich so. Und es ist ja auch nicht ganz einheitlich, dieses Bild. Es gibt ja verschiedene, sich widersprechende Bilder auch. Und dadurch führen diese Wiederholungen, also die Wiederholung von Inszenierungen, wie ich mein Geschlecht inszeniere, eigentlich immer zu Verschiebungen von Bedeutung. Und da ist auch ein und darin ist eben ein Element enthalten, wie Politik gemacht werden kann. Nämlich erstens, dass man eben dadurch, dass man dann so Geschlechterstereotypen parodiert. Und wenn man das tut, also sich zum Beispiel als Drag Queen inszeniert, dann kann man eben dadurch zeigen, so die Theorie, dass Geschlechter eigentlich nur hergestellt werden und nicht natürlich jemandem zukommen. Weil man eben genau diesen Effekt des Wiederholens und des Inszenierens aufzeigt. Aber es ist jetzt nicht so zu verstehen, dass meinetwegen nur Drag Queens ihr Geschlecht inszenieren, sondern das tun alle. Bloß dadurch kann man es besonders deutlich machen. Und ein Ziel von queerer Politik wäre dann eben, nicht in Frage zu stellen, also nicht zu sagen, ich bin jetzt auch ein echter Mann oder so, wenn ich schwul bin, sondern eben gerade diesen Gegensatz von echt und falsch auf Geschlechter bezogen zum Beispiel in Frage zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das eben eine Norm ist. Ja, dazu Fragen vielleicht, bevor ich das nochmal auf Stonewall wieder beziehe. Queer Theory ist eine bestimmte Theorierichtung, die sich so aus schwul-lesbischer und feministischen Theoriebildung Anfang der 90er oder, ja, ich weiß gar nicht wann, also der Begriff geht auf Teresa de Lauretis zurück, ich weiß nicht, ich glaube, das war schon 89 oder so ein Aufsatz. Ist eine Theorierichtung, die sich, eine Weiterentwicklung eben von feministischen und lesbisch-schwulen Theoriebildungen ist und sich bestimmter theoretischer Backgrounds bedient. Stichworte für wer das kennt, so Foucault, Derrida, poststrukturalistische Theoretikerinnen. Aber das ist jetzt in dem Moment auch nicht ganz so wichtig. Aber wer sich dafür interessiert, da mal ein bisschen mehr zu lesen, also so eine der wichtigsten Theoretikerinnen, Queeren, ist Judith Butler. Die meisten Leute haben, glaube ich, Probleme, ihr Buch zu verstehen, wenn sie nicht ein halbes Philosophiestudium hinter sich haben. Aber es gibt jetzt, auch auf Deutsch, ist gerade übersetzt worden, ein ganz schönes Einführungsbuch zu Queer Theory, was auch nicht so mega wissenschaftlich abgehoben ist, sondern erstmal mit so einer Geschichte der Bewegung auch beginnt und dann Identität problematisiert und dann aber auch wirklich Queer Theory relativ verständlich darstellt. Und das heißt, glaube ich, auch eine Einführung in Queer Theory, eine Einführung. Also wer da mal sich mehr reinarbeiten will, dem kann ich das empfehlen. Oder ein Seminar, das ich nächstes Semester habe. Ja, also, ja. Gibt es einen historischen Zusammenhang mit der literarischen Szene? Also ich denke an Burroughs Buch Queer und so, wo ich glaube ich auch schon diese Umdeutung, das ist glaube ich früher, ich bin mir nicht genau. Das kann ich jetzt in dem Moment nicht beantworten. Also, soweit ich weiß, hat eben als Queer Theory den Begriff eben Teresa de Lauretis das erste Mal benutzt und das war, glaube ich, 89. Und der Witz war aber eben, dass gleichzeitig Queer eben auftauchte als politischer und Identitätsbegriff und ich mal irgendwo gelesen habe, dass sie das gar nicht wusste. Und das war ziemlich zeitgleich und dann gab es aber eben sehr viele Verschränkungen. Aber inwiefern das auch in der Literatur gleichzeitig, wie da wieder die Zusammenhänge oder nicht Zusammenhänge sind, weiß ich nicht. Ja, die ganzen Terminhinweise vielleicht eher am Schluss. Ein zentrales Moment, was die Geschlechtertheorie der Queer Theory betrifft, ist eben dieses Konzept von Performativität, was ich gerade versucht habe darzustellen. Also, dass Geschlechter eben nicht natürlich sind, sondern gesellschaftlich hergestellt werden und das dann aber so dargestellt wird, als sei es natürlich. Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir glauben, dass es Männer und Frauen gibt. Das hätte auch anders sein können. Also gut, dann, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, würde ich dann jetzt nochmal hinter dem Hintergrund kurz sagen, was sind queere Aspekte von Stonewall dann gewesen. Also zum einen die Verbindung von Transgender-Menschen und Schwulen und Lesben zu sagen als Queers, obwohl es damals den Begriff noch nicht gab. Das war da also nicht getrennt. Was auch queer war, weil es diese Riots eigentlich so von den Rändern der Community herkam, also von denen, die eher ausgeschlossen wurden. Dann das Verständnis, dass bestimmte Herrschaftsmechanismen zusammengehören und nicht zu trennen sind. Also eben Sexismus, Rassismus und so weiter. Dann diese Form von Geschlechterparodie, wie sie in diesem Auftritt der Drag Queens zum Beispiel zum Vorschein kam. Dann die Radikalisierung der Politik und das In-Your-Face-Attitude, also diese Einstellung war da auch zu bemerken, wir lassen uns das jetzt nicht mehr gefallen und wir haben überhaupt keine Lust, uns an euch anzupassen, sondern wir wollen jetzt hier eben so leben, wie wir sind und wir wollen im Fummel rumlaufen, wenn wir dürfen und wollen uns das eben nicht durch Polizeigewalt und so weiter vorschreiben lassen. Insofern ist also, eine These von mir, Queer Politics eigentlich auch ein Wiederaufgreifen bestimmter Aspekte der Stonewall Riots und der Zeit danach. Aber es kommen auch neue Aspekte hinzu, zum Beispiel die Problematisierung von Identitäten oder Identitätsmodellen, die war so bei den Stonewall Riots jedenfalls nicht explizit vorhanden. Eine Theoriebildung, also eine eigene Theoriebildung vor allem, also zu den Zeiten der Stonewall Riots gab es keine wissenschaftliche, keine eigene von Schwulen, Lesben und Transgender-Menschen betriebene Wissenschaft, sondern nur von der Sexualwissenschaft her. Den Blick darauf. Damit auch der Versuch der Veränderung von Wissenschaften zum Beispiel. Und eine eigene Transgender-Bewegung und Intersexuellen-Bewegung gab es damals auch noch nicht. Und was bei der Queer Theory auch noch wichtig ist, ist auch, dass so die SM-Subkultur auch theoretisch gefasst wird und als Teil der Bewegung verstanden. Das war bei Stonewall, ich wäre es nie begegnet, ob das von irgendeiner Bedeutung war. Ja, dann komme ich also im letzten Teil zum CSD 2001. Frage zunächst mal, was ist also von Stonewall, Riots und den queeren Aspekten dort heute übrig geblieben? Genau. Also, ich muss da wahrscheinlich nicht zu ausführlich werden. Die meisten haben da sicherlich auch einige Ideen dazu. Ich mache das jetzt erstmal eher stichwortartig. Also die Kommerzialisierung des CSD ist natürlich verhöhnt in meinen Augen eigentlich eher die Ursprünge dessen, dass ja die Riots gerade eben von ja wirklich armen und sozial ausgegrenzten, auf der Straße lebenden und so weiter Schwulen, Lesben und Transgender-Leuten kamen, die sich also heute nicht leisten könnten, auf dem CSD mitzulaufen. Die Kommerzialisierung produziert natürlich auch weitere Ausschlüsse aus der Community, nicht nur was Leute angeht, die einfach nicht genug Geld haben, um da integriert zu sein, sondern ist natürlich auch alles sehr weiß, deutsch und so weiter dominiert, Schwulen dominiert wahrscheinlich auch meistens. Die Lobbypolitik, die auch mit dem CSD transportiert wird, orientiert sich an den Normen der Gesellschaft und das auf Kosten eines Teils der Community, der anders lebt und anders leben will. Und meiner Meinung nach sind auch Transgender-Leute nicht ein wirklicher Teil des CSD, sondern sind alle mal vielleicht gut dafür, wenn sie hübsche Drag-Queens sind, irgendwie für so ein bisschen Exotik zu sorgen. Und dann gibt es eben schöne Pressefotos, aber sie tauchen in Forderungen und dem politischen Programm überhaupt nicht gleichberechtigt auf, sondern sind so ein Randphänomen. Obwohl sie eben bei den Stonewall Riots natürlich sehr zentral waren. Und es findet eine Zensur von Kritik statt. Dazu kann ich auch noch ganz aktuell sagen, es gab ja, ich habe das CSD-Heft leider noch nicht gesehen, deswegen muss ich mich jetzt vielleicht mit meinen Kommentaren dazu zurückhalten, aber ich wurde unter anderem auch gebeten, für das diesjährige CSD-Sonderheft einen Artikel zu schreiben. Ah, da ist es doch. Na gut, kann ich da gleich nochmal kurz scannen oder so. Na gut, es ist wirklich dünn geworden. Ja, und ich habe vorher noch gesagt, soll ich mir jetzt die Mühe machen, irgendwas Kritisches zu schreiben? Das kommt dann nachher noch sowieso nicht rein. Und dann hieß es doch, diesmal soll auch Kritik rein. Ist mein Artikel natürlich nicht drin. Argumentation war, es gab nicht genug Anzeigenkunden und deswegen mussten sie es sehr kürzen. Also ich meine, es ist natürlich dünn, so gesehen vielleicht stimmt das. Aber es ist natürlich... deswegen meine ich, ich muss mich zurückhalten, weil ich es ja nicht gelesen habe. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Prioritäten, was dann rausfliegt. Also ich denke mal, andere Sachen, die auch unheimlich interessant sind, sind wahrscheinlich drin. Aber die Kritik ist wahrscheinlich rausgeflogen. Also so gesehen, ist also von Anerkennung von Heterogenität und vielen verschiedenen Lebensformen also auch nicht die Rede. Nochmal zum Alternativprogramm, was hier eben stattgefunden hat und auch der Aktion gestern. Das habe ich unter dem Titel Ansätze queerer Politik in Hamburg gefasst. Man muss auch mal was Positives sagen. Also ich fand, dass das Programm der Bar hier zum Beispiel Transgender-Themen sehr gut berücksichtigt hat, so in einem angemessenen Verhältnis. Dass der Film Out, The Making of a Revolutionary, ich habe ihn jetzt nicht mehr gesehen, ich hatte ihn auf den schwul-lesbischen Filmtagen gesehen, aber dass das eigentlich die Person von Laura Whitehorn eigentlich ein schönes Beispiel ist, wo sich in ihrem Lebenslauf eigentlich auch die Verschränkung dieser ganzen Kämpfe zeigen und dass sie nicht zu trennen sind. Also so die Frauenbewegung, die schwul-lesbische Bewegung, die antirassistische Bewegung, die antiimperialistische Bewegung sogar und so weiter. Also das wäre auch ein queerer Aspekt. Ja, die Prozession der schwulen Baustelle zu Ehren der Hannelore am Donnerstag ist eigentlich ein schönes Beispiel für so Parodie als Politikform. Und die Idee der Normenkontrolle ist eigentlich auch eine sehr queere Aktionsform, weil das natürlich genau der Fokus ist, sich ja, Normen in der Gesellschaft anzugucken und kritisch zu beleuchten. Und es ist natürlich auch eine parodistische Form noch gewesen, also wenn ein Hamburger Geschichtsprofessor dann irgendwie, der eigentlich ganz andere Art von Wissenschaftsverständnis hat, dann die Leute vermisst und feststellt, dass sie nicht normal sind, dann hat das schon was. Ja, und die Tatsache, dass eben von den beiden Wegen, die auch im Zusammenhang mit diesem Alternativprogramm oder dem zusätzlichen politischeren Programm verweigert wurde, die Gebühr zu bezahlen, ist natürlich ein Symbol, um sich gegen diese Ausschlüsse innerhalb der Community zu wehren. So gesehen sind das also alles so Aspekte, die man eigentlich unter queerer Politik fassen kann. Ja, die Reaktion der CSD-Veranstalterinnen war dann ja eher keine Kritik in den eigenen Reihen zuzulassen und ich konnte eigentlich auch ein kleinbürgerliches Festhalten an Ordnung ausmachen. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht die ganzen Vorkommnisse gestern nochmal jetzt chronologisch darstellen, obwohl vielleicht hier einige nicht so genau wissen. Das können wir vielleicht anschließend machen, weil ich auch nicht Teil der Vorbereitungsgruppe bin und mir gar nicht sicher bin, ob ich das jetzt genau richtig wiedergeben kann. Das können wir vielleicht anschließend kurz zusammen nochmal machen. Was ich besonders erschreckend fand, eigentlich auch nochmal angesichts des besonderen Bezugs zu den Stonewall Riots, dass auch überhaupt keinerlei Bewusstsein mehr bei den Veranstalterinnen offensichtlich dazu vorhanden war, was die Rolle der Polizei gegenüber Lesben, Schwul- und Transgender-Leuten angeht. Ist was passiert seit 1969. Aber ich finde, das Verhältnis ist auch heute noch problematisch. Das haben wir zuletzt bei der Razzia in der Wunderbar gesehen und ja, für mich auch an vielen anderen Punkten noch deutlich. Und dann auf einer Parade die Polizei zur Hilfe zu holen, die sich aufs Stonewall bezieht und eigentlich so ein Bewusstsein davon da sein müsste, ja, geschichtlich, aber auch aktuell, dass man das kritisch beleuchten sollte und nicht so vorgehen sollte, das finde ich dann ziemlich erschreckend. Allerdings muss man vielleicht auch noch positiv herausstellen, dass es durchaus am Rande auch mal Unterstützung von Paradeteilnehmerinnen gab, die erstmal nichts mit der Aktion direkt zu tun hatten. Allerdings hielt die sich ja auch in Grenzen und die Wegen davor und dahinter waren ja auch nicht so wirklich am Schicksal unserer Wegen interessiert. Ja, zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Meiner Meinung nach sollten überhaupt in der Trans-Lesbi-Schwulen-Bewegung, aber dann eben auch im CSD als stärkster und öffentlichkeitswirksamster Ausdruck dessen inhaltlich die grundlegenden Normen der Gesellschaft hinterfragt werden, was Zweigeschlechtlichkeit angeht, aber auch so Normen wie eine Familie auszusehen hat, auch so die Norm der Monogamie zum Beispiel, verstaatlichter Rassismus, Militarismus und Heteronormativität, die nach wie vor die Gesellschaft durchzieht, statt Homo-Ehe zu propagieren, die also nur eine ganz bestimmte Lebensform privilegiert oder statt auch so eine Forderung, dann passt ja zu Homo eher Aufenthaltsrecht für Partnerinnen, also für nicht-deutsche Partnerinnen deutscher Lesben und Schwule zu fordern, statt ein unabhängiges Aufenthaltsrecht oder überhaupt vor allem ein Aufenthaltsrecht für alle, die hier leben wollen und nicht wieder etwas, was ja Nicht-Deutsche abhängig macht von Deutschen und statt Schwule ins Militär zu fordern und so weiter. Wir kennen das ja alles. Ja, Transgender-Menschen, Intersexuelle sollten also wirklich ein Teil der Bewegung sein. Das heißt, ihre Belange sollten genauso vertreten werden wie die von Lesben und Schwulen. Und das Gleiche gilt für alle anderen, die eher noch unterprivilegiert innerhalb der Community sind. Da muss also viel mehr Sensibilität entwickelt werden und nicht so ein Mainstream-Denken vorherrschen. Und dann würde ich mir eine Verbindung von verschiedenen Politikformen wünschen. Also ich habe gar nichts gegen eine Parade. Ich finde die eigentlich auch ganz schön, wenn ich nicht gerade Ärger mit der Polizei dort bekomme. Aber das kann eben auch nicht alles sein. Und in dem Sinne war ja auch hier die Veranstaltung gar nicht unbedingt als gegen angekündigt, sondern ja als Ergänzung oder eben für einen politischen CSD. Ja, und nach dem Eindruck von gestern, mein letzter Ausblick, will es so formulieren, ich finde, die Geschehnisse von diesem CSD sollten die Bewegung genau wie 69 polarisieren und Kritik laut machen. Und das meine ich in dem Sinne, dass es eben nicht sein kann, dass man so Friede, Freude, Eierkuchen jetzt versucht vielleicht irgendwie da zu machen, sondern dass die Konflikte auch auf den Tisch müssen. Also dann ist mir so eine Polarisierung lieber als wieder so eine falsche Integration und es ändert sich doch nichts. Ja, das war's.